Kundgabe 3238. Empfangen durch Bertha Dudde am 30. und 31.08.1944. Ermahnungen. Johannes 14. Wohnung im Herzen. Euer Herz soll rein sein und schlackenlos, so ihr mich darin aufnehmen wollt. Und also sollt ihr euch bemühen, euch zu veredeln und nur gute Gedanken in euch zu tragen. Jede unedle Regung soll euch fernbleiben. Ihr sollt in Friedfertigkeit und Liebe einander begegnen, keinen Groll und keinen Hass in euch aufkommen lassen. Ihr sollt immer hilfsbereit sein und eure Kraft nützen zum Wirken in Liebe. Ihr sollt des Öfteren verweilen im Gebet und auch der Verstorbenen gedenken. Ihr sollt Barmherzigkeit üben und in aller Geduld die Schwächen der Mitmenschen ertragen und euch nicht hervortun wollen, sondern in Demut und Sanftmut dienen, wo immer ihr ein Liebeswerk verrichten könnt. Denn nur dann werdet ihr mir ähnlich, so ihr mir in allem nachzufolgen euch bemüht, wenn ihr ständig arbeitet an euch und alle Fehler und Schwächen ableget. Dann kann ich von euren Herzen Besitz ergreifen und in euch wohnen und wirken. Es ist dies eine übergroße Seligkeit schon auf Erden, denn so ich selbst bei euch bin, gibt es keine Not mehr, kein Erdenleid und keine Schmerzen. Denn euer Körper empfindet nichts mehr, nur vor der Welt erscheint er noch empfindsam, um der Menschen willen, die einen hohen Reifegrad, der meine Gegenwart zulässt, noch nicht fassen. Und also bin ich auch nicht offensichtlich zu erkennen, doch das Erdenkind, das die Bedingungen erfüllt hat, um in meiner Gegenwart zu schwelgen, fühlt meine Nähe und ist überaus selig. Es höret mich und ist glücklich über meine Stimme. Und ein jeder Mensch kann sich dieses Glück verschaffen, so er eifrig strebt nach Vollkommenheit, so er alles tut, um mein Wohlgefallen zu erringen und sein Herz gestaltet zur Liebe. Denn dann zieht er unweigerlich mich zu sich heran, und ich nehme Aufenthalt in seinem Herzen und gehe nimmermehr von ihm. So ihr aber Mängel an euch habt und euch nicht bemüht, ihrer ledig zu werden, richtet ihr ein Hindernis auf für mich und mein Wirken. Und ich bleibe euch dann ewig unerreichbar. Ihr müsset ernstlich wollen und die Kraft anfordern von mir, den Willen zur Ausführung zu bringen. Und ihr müsset alles tun, um fortzuschreiten in eurer Entwicklung. Ihr müsset euch prüfen und eure Fehler bekämpfen. Ihr müsset im Guten wetteifern und ständig danach trachten, euch zu vervollkommnen. Dann wird meine Liebe euch beistehen und es wird euch Kraft zuströmen, euer Streben wird von Erfolg sein. Ihr werdet mich selbst aufnehmen können in euer Herz. Und dies bedeutet Seligkeit schon auf Erden und ewige Vereinigung im geistigen Reich. Denn die Vereinigung mit mir nimmt alle irdischen Nöte von euch. Sie macht euch frei und kraftvoll. Sie enthebt euch der Erdenschwere. Und es erschließet sich euch ein Wissen, das euch beglückt und anregt zu äußerster Liebetätigkeit. Denn meine Stimme tönet euch dann fortgesetzt, und ich lehre euch und bestimme alle eure Wege, eure Taten, eure Gedanken und euren Willen. Doch ich zwinge euch nicht, sondern euer mir freiwillig angetragenes Herz trägt den gleichen Willen in sich. Es hat sich gänzlich meinem Willen unterstellt, und darum kann der Mensch nicht mehr anders denken und wollen. Und dies ist die große Seligkeit, eins zu sein mit meinem Willen. Darum strebet mit allem Eifer diese Vereinigung mit mir an, arbeitet an euch und gestaltet euch zur Liebe, auf dass ich in aller Fülle bei euch sein kann, auf dass ich Wohnung nehmen kann in euren Herzen und ihr nicht mehr einsam und verlassen seid, auf dass meine Liebe euch beglücken und meine Kraft euch zuströmen kann, auf dass ihr den Erdenweg nicht mehr allein geht, sondern in mir einen ständigen Begleiter habt. Amen.